Was hab ich alles schon mal nicht getan? Was hab ich alles schon mal nicht gemacht? Ich stahl im Tag so viele Stunden und verkaufte sie dann teuer an die Nacht. Suchte die Hölle bis zum Himmel ab. Mal wollte ich Anerkennung, manchmal Scham. Lebte im Gestern, suchte morgen erst das Heute und jetzt hieß irgendwann. Ich wollte hassen, wollte küssen, wollte laufen, wollte rennen, wollte ruhen. Mal wollte ich mich ganz leise drücken und dann dennoch wieder alles selber tun. Was hat's geändert, was verdreht, was hat die Zeit aus mir gemacht? Der gute Wille hat geweint und das schlechte Gewissen hat gelacht. Doch morgen wird alles besser. Was lief da zwischen mir und mein Gefühl? Der innere Schweinehund blieb selten still. Was ich nicht wusste, glaubte ich, und ich war sicher, das wird schon irgendwie. So viele Seiten waren ein rotes Tuch. Statt sie zu färben, schloss ich kurz das Buch. All die Geschichten, die ich so mit auch verpasste, fiel mir heute oft genug. Was hat's geändert, was verriet, was hat die Zeit aus mir gemacht? Der gute Wille hat geweint und das schlechte Gewissen hat gelacht. Doch morgen wird alles besser. Schon gemacht. Ach, was hab ich alles schon gesehen. Heute denk ich, es war gut so wie es war, denn ich weiß, ich hab gelebt.